Hältst du das nicht so für eine billige Ausrede von ihm im Sinne, ja, weißt du, ich bin eigentlich kein Teil von Mainstream? Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist das Gespräch zwischen der Gangster-Rapper Bushido und der AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Beide Personen trafen sich in Berlin in einem Café, um eingeladen durch ein Magazin Gespräche über diverse politische Themen zu führen. Genau, das Magazin heißt Hyperbole und er produziert diverse gesellschaftliche und politische und dokumentarische Videoformate, unter anderem ein Format, wo diverse Rapper die Politiker treffen und die aktuellen politischen Probleme besprechen. Die dritte Ausgabe von diesem Format war das Gespräch zwischen Bushido und von Storch. Das Video ist sehr gut bei den Zuschauern angekommen, da das ziemlich hohe Resonanz hatte, wollten wir und möchten wir das auch ein bisschen kommentieren. Das Gespräch beginnt dann mit dem Thema Migration und der Wahlkampagne der AfD. Hier erwähnt Bushido dann auch die Wahlplakate. Auf einem Wahlplakat fiel ihm besonders auf, nämlich ein Wahlplakat, in dem eine schwangere Frau abgebildet ist mit dem Titel Neue Deutsche? Fragezeichen. Wir kümmern uns selbst. Das heißt also, meine deutschen Kinder wären genau so die Kinder, die Sie auch dann so als die neuen Deutschen auch akzeptieren. Ja klar, Sie sind Deutscher. Sie haben einen deutschen Pass. Meine Mutter ist Deutsche, genau. Und mein Vater ist Tunesier, genau. Also Jibril Fashishi, so heißt mein Sohn, das wäre jetzt auch der neue Deutsche, der zur AfD passt. Ja klar. Und okay, ich glaube... Das zweite angesprochene Thema ist das Thema Islam und Deutschland. Hier sagt Bushido oder zitiert Bushido aus einem älteren Interview von Storch, das sie mit der Jungen Freiheit hielt, bei dem tatsächlich sie erwähnt, dass der politische Islam nicht mit dem deutschen Grundgesetz und mit den deutschen Werten allgemein vereinbar sei. Bushido ist aber der anderen Meinung. Angeblich, ihrer Meinung nach, ist der Islam nicht für Gleichberechtigung von Mann und Frau, was natürlich auch völliger Quatsch ist. Völliger Quatsch. Es ist völliger Quatsch. Ja, Die Frau hat die gleichen Rechte wie der Mann. Wenn eine Frau und ein Mann sozusagen nicht gleichberechtigt gesehen werden, dann ist es die falsche Auslegung des Glaubens. Dann hängt es an der Person, die diesen Glauben falsch definiert. Verstehen Sie? Es liegt nicht am Glauben, sondern relativ verbreitet dann. Das mag sein, da kann ich jetzt im Moment so nichts sagen. Nun war es dann auch Bushido etwas zu abstrakt. Das heißt also, er stellt dann auch die Frage, wie das tatsächlich sich im alltäglichen Leben für die Menschen dann auswirkt. Da erwähnt von Storch einige Beispiele, zum Beispiel auch die Umstellung der Essgewohnheiten in Kindertagesstätten, Kindergärten und öffentlichen Schulen. Hierbei spricht sie dann zum Beispiel dann auch die Essgewohnheiten, die sich aufgrund der muslimischen Bevölkerung offensichtlich dann auch ändern sollten nach dem Bestreben der Muslime, hier insbesondere Verzehr von Schweinefleisch. Bushido weist diesen Punkt zurück. Wenn Sie jetzt beispielsweise die Esskultur im Kindergarten ansprechen und sagen, pass mal auf, warum müssen wir jetzt hier Rücksicht nehmen auf die, die jetzt da irgendwie kein Schweinefleisch essen dürfen? Was ist denn mit Veganern? Was ist denn mit Vegetariern? Mit christlichen Veganern beispielsweise. Die essen auch kein Schweinefleisch, die essen kein Rindfleisch und die essen auch kein Hühnchen. Die trinken nicht mal Milch und auch keine Eier. Das heißt, es ist auch noch komplizierter als einfach, doch, getrennt die Küche, wird muss, die Küche muss umgestellt werden für einen Veganer, die Küche muss umgestellt werden für einen Vegetarier, die Küche muss umgestellt werden für einen Juden und die Küche muss umgestellt werden für einen Moslem, weil meine Kinder dürfen kein Schweinefleisch essen im Kindergarten. Das heißt, dann sind doch all diese 5, 6 verschiedenen Gruppen, die ich gerade aufgezählt habe, haben doch eins gemeinsam. Dann muss doch alles umgestellt werden, dann ist doch der Islam in diesem Feld doch kein Problem. Der nächste Punkt ist der Reformwille innerhalb des Islam. Gibt es diesen Reformwillen? Wenn ja, von wem innerhalb der Community? Und welche Auswirkungen hat es innerhalb der Muslime oder innerhalb der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland? Hier erwähnt dann auch von Storch ein Beispiel, nämlich die reformfreudige Rechtsanwältin Atisch, die auch dann eine neue Moschee gegründet hat, in der dann auch Frauen und Männer gemeinsam beten können und einige andere Reformansätze an den Tag legt, die dem Mainstream des Islam in Deutschland nicht gerade behagen. Hier sagt von Storch, hier wird ganz klar eine Reformbewegung innerhalb des Islam unterdrückt und auch bedroht. Und erwähnt dann auch hier, dass Frau Atisch mitunter auch Morddrohungen erhält und auch nur noch unter Polizeischuss leben kann, aufgrund ihrer Reformbemühungen. So, und das ist ein deutsches Problem. Was ist ein deutsches Problem? Jetzt, das Problem mit dieser Dame dort und mit der Moschee und mit diesen Anfeindungen und sowas alles, ist ein Problem, welches in Deutschland stattfindet. Es ist ein Problem, das die Muslime haben. Das ist doch exakt der Punkt. Es geht genau um die muslimischen... Ja, aber wissen Sie, was ich damit meine, ist doch Folgendes. Wenn ich ein Problem mit meinem Nachbarn habe, ja, natürlich ist es ein Problem zwischen dem Nachbarn und mir, aber trotzdem kommt doch dann beispielsweise die Polizei oder der deutsche Staat, gibt mir die Möglichkeit, sozusagen dieses Problem mit zu lösen. Verstehen Sie, was ich meine? Da sagt man ja auch nicht, Moment, das ist ja Ihr Problem und das Problem Ihres Nachbarns. So. Aber man muss doch miteinander versuchen, da irgendwie voranzukommen. Nun, als nächster Punkt spielt die Außenpolitik eine Rolle und die Wahrnehmung von neuen US-amerikanischen Präsidenten Trump. Hier sagt Bushido, dass die AfD wohl zu unkritisch Trump wahrnehme, und während Storch da auch erwidert, nein, eigentlich im Grunde genommen, wir finden ihn weder gut noch schlecht, sondern beurteilen seine Politik nach der deutschen Interessenslage. Sie werden jetzt Präsidentin von Amerika. Hätten Sie ganz knallhart gesagt, und pass mal auf, das ist genauso scheiße wie die ganzen anderen Sachen, ja, die selbstverständlich passieren. Wirklich, ja? Selbstverständlich. Wow. Das ist, also, glaube ich nicht. Ja, das steht Ihnen frei. Ja. Der nächste Punkt, der angesprochen wird, ist die Flüchtlingspolitik. Hierbei erwähnt dann auch von Storch, dass ein beträchtlicher Teil derer, die in den letzten Jahren in Deutschland angekommen sind, ausreisepflichtig seien nach deutschem Recht. Zugleich erklärt sie aber auch, dass die AfD jetzt eine Hilfestellung für Flüchtlinge und Entwicklungshilfe nicht verweigert, sondern nur nach deutschem Recht agieren wolle und diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben, zum Verlassen des Landes auffordern. Das ist diese Stellungnahme. Und ein anderer großer Teil... Wie kann man sowas sagen? Das ist der deutsche Rechtsstaat, der das ausgeurteilt hat. Lassen Sie mal den deutschen Rechtsstaat mal ganz kurz beiseite. Wie kann man das als Mensch, wie kann man als Mensch so etwas sagen? Wie kann man als Mensch einem anderen Menschen die Hilfe verwehren? Wie kann man das nur machen und sich dann darauf berufen, dass da irgendwas nicht so ganz ist, wie Sie sich das so... Also dass man das menschlich verantworten kann, das frage ich mich. Darüber hinaus ist es so, dass das Thema Homosexualität auch nochmals angerissen wird. Hierbei zeigt Bushido erhebliche Lücken in Bezug auf seine Recherchearbeit vor dem Gespräch. Dass es keinen einzigen schwulen AfD-Wähler gibt, es gibt keinen einzigen transsexuellen... Wir haben im Vorstand... Wer ist denn schwul bei Ihnen? Also wir haben zwei Spitzenkandidaten. Ja. Und eine davon ist homosexuell. Wer denn? Frau Alice Weidel. Ups. Und dann haben wir im Landesvorstand, ja gut, das ändert an der Tatsache nichts. Die gibt's wirklich? Ja, die gibt's in echt. Und die hat sich auch geoutet, oder sind Sie jetzt die Erste gewesen, die jetzt sozusagen... Nein, das ist für Sie kein Thema. Das ist für Sie kein Thema. Moment mal, kein Thema. Kein Thema. Sie macht daraus kein politisches Thema. Aber wissen es denn die AfD-Leute? Es ist gar kein Geheimnis. Das ist Augenwischerei, genauso wie Sie. Nein, ich sage Ihnen nur. Sie haben gerade gesagt, es gibt keinen schwulen AfD-Wähler. Okay, ich habe Ihnen gerade gesagt, jetzt haben Sie mich überzeugt. Es gibt, Sie haben jemanden Schwules in Ihrer Partei. Okay, super, alles klar, gar kein Problem. Sollte genauso selbstverständlich sein. Also verstehen Sie, ich meine, das alles sollte selbstverständlich sein. Und ist es auch. Sie haben ein Thema draus gemacht. Nein. Nicht ich. Ja. Am Ende hat Bushido auch erwähnt, dass keine von den jetzigen Parteien seine Stimme verdienen. Und auch darauf angesprochen, ob er vielleicht irgendwann mal als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl Berlins kandidieren wolle, antwortete er, es sei uninteressant, man verdiene einfach zu wenig als Oberbürgermeister der Stadt Berlin. Ja, Gustavo, wie findest du diese ganze Debatte zwischen Bushido und von Storch? Für diejenigen, die bereits politisch interessiert sind oder im Vorfeld vor dem Gespräch waren und einigermaßen auch sich auskennen zur Stellung der verschiedenen Parteien zu verschiedenen Themen, war das ein vollkommen unnötiges Gespräch, überhaupt kein Mehrwert. Es ist aber sicherlich ein interessantes Format für Personen, die nur über diesen Wege vielleicht politisch erreichbar sind. Ja, genau, aber wir sehen, das Video hat wirklich ganz, sehr viele, einige hunderttausende Aufrufe. Das heißt, es kam schon an. Es hat die Leute schon interessiert. Deswegen kann man das nicht so sagen. Ja, es ist halt unnötig und zu oberflächlich. Ich finde es schon an sich interessant, aber wie, was glaubst du, hat, wer hat in dieser Diskussion sozusagen die Oberhand? Genau, Oberhand gehabt oder bessere Karten im Endeffekt bekommen. Meine Meinung war es Storch, weil Storch hat für mich als ziemlich kompetente Politikerin ausgesehen und hat im Prinzip alle Punkte von Bushido ziemlich leicht zurückgewiesen, oder? Ja, das ist richtig. Also in den allermeisten Punkten gebe ich dir recht. Es gab da eine Ausnahmesituation. Da ist es so, dass Bushido nicht Unrecht hatte. Wenn also jetzt zum Thema Kitas, Kindergärten und öffentliche Schulen, zu den Mahlzeiten dort. Das heißt also, nicht nur Muslime würden damit unter beanstanden, dass die Esskultur ein wenig geändert wird oder dass die Küche umgestellt wird, sondern auch andere Religionsgemeinschaften und auch ein immer größer werdender Prozentsatz von Personen, die aus veganen oder vegetarischen Familien stammen und dementsprechend auch die Kinder, die diese Kitas, Kindergärten und Grundschulen besuchen. Das heißt also, ansonsten, in allen anderen Punkten war es tatsächlich so, dass Storch ganz klar überzeugender gewesen ist. Das liegt auch vielleicht, das hängt auch damit vielleicht zusammen, dass Bushido sehr unvorbereitet wirkte. Er hat also offensichtlich sich nicht sonderlich darum gekümmert, Recherchearbeit zu betreiben und mit dem Kombinationspunkt an Peinlichkeit, als er tatsächlich vollkommen verkannte zum Thema Homosexualität, dass Frau Weidel auch allgemein bekannt homosexuell ist. Aber glaubst du nicht, dass es irgendwie, dass Bushido im Prinzip wie ein durchschnittlicher Wähler oder durchschnittlicher Bürger vorgekommen ist? Im Sinne, hat er im Prinzip alle Klischees und alle diese ganze Verurteile gegen AfD öffentlich geäußert und in diesem Talk hat im Prinzip wie ein durchschnittlicher Wähler ausgesehen und es hat wieder gezeigt, dass wie wenig eigentlich Leute von der AfD tatsächlich wissen. Ja gut, Bushido ist ja selbst jemand, der dem besonders viele Punkte interessieren, auch aufgrund seiner eigenen Biografie. Ja, aber was heißt interessieren? Das interessieren im Prinzip alle Leute. Ja, aber ihm besonders, weil auch das auch sehr stark im Zusammenhang mit der AfD in der öffentlichen Meinung thematisiert wird. Und das betrifft auch seine Biografie. Zum einen sein Migrationshintergrund, aber zum dafür, anderen... Dafür ist er zu schlecht vorbereitet. Ja, zu schlecht aber ich kann verstehen, dass er dann besonderes Augenmerk auf besonders zwei Aspekte, denn es wird nichts angesprochen zum Thema Umweltpolitik, Bildungspolitik, Digitalisierung, Verteidigung. Ja, also klar. Es geht Bushido eigentlich nur um zwei Themen, die aufgrund seiner Biografie ihn besonders interessieren. Punkt 1 Migration, Punkt 2 Islam. Und das machte ungefähr auch etwa 80%, gefühlte 80% des Gesprächs aus, was ich aus seiner Biografie verstehe. Er wirkte sicherlich unvorbereitet. Sicherlich ist es so, dass der Durchschnittswähler dann auch in Bezug auf die AfD insbesondere diese beiden Themen insbesondere dann auch thematisiert, ob für die AfD oder dagegen. Das stimmt. In allgemein ist es so, dass aber dieses Gespräch wenig Mehrwert für den bereits Informierten darstellte. Und ich weiß nicht, ob das auch für den Uninteressierten... Die Position von Storch wurde, ich glaube, dank diesem Video können mehr Leute die Position von Storch tatsächlich erfahren, weißt du? Ja, das also klar, ist, natürlich. Glaub, für Storch war es auf jeden Fall produktiv. Ja, also für Bushido hat es relativ wenig gebracht, weil er im Grunde genommen nichts anderes tat, als das zu rezitieren, was tatsächlich in der Mehrheit der Medien tatsächlich immer wieder über die AfD geäußert wird und auch von den Gegnern der AfD, das heißt im Grunde genommen den Rest des politischen Spektrums im Mainstream. Zum anderen ist es so, dass er auch sehr schlecht vorbereitet war. Das heißt also, die einzige der beiden Personen innerhalb des Gesprächs, die tatsächlich davon hätte profitieren können, und ich weiß nicht, ob sie es in Anbetracht derjenigen, die hauptsächlich dieses Video sich vielleicht anschauten, ob es wirklich einen Effekt hatte. Aber hypothetisch gesprochen, die einzige, die davon hätte profitieren können, aufgrund einer besseren Vorbereitung, aufgrund auch eines Entgegentretens gegen bestimmte Vorurteile in Bezug auf die Partei oder auch einer stärkeren, etwas sachlicheren Diskussion zu bestimmten Themen, war von Storch. Das ist natürlich klar. Und wie schätzt du Bushidos Argument über Islam im Sinne, dass es das Problem vom Islam nicht nur Problem von den Muslimen, sondern ein Problem von Deutschen ist? Er macht da so eine Metapher mit den Nachbarn und mit dem Zaun und so weiter und so fort. Findest du das Argument stark oder gibt es da so Kritik? Ja, und da muss man auch viel tiefer gehen, als ein Gespräch von Storch und Bushido gehen kann. Ja? Ich finde, das Argument in Bezug jetzt auch, weil das ist ja auch gefallen, also diese Thematik, ja, ist auch gefallen in Bezug auch auf den Konflikt zwischen ultrakonservativen Muslimen und dieser Reformbewegung, angeführt von Frau Artisch mit dieser neuen Moschee in Berlin. Und hier ist es so, dass von Storch da recht hat, dass das Hauptproblem dieser konservativen Muslime mit dieser neuen Reformbewegung oder dieser Reformmoschee von Artisch nicht unbedingt ein rechtliches Problem ist im staatlichen Sinne. Es ist ein rechtliches Problem geworden ab dem Zeitpunkt, in dem es Morddrohungen gab. Ja, das ist ein rechtliches Problem und da muss das deutsche Justizwesen eingreifen, da muss der Staat aktiv werden, aber der ausschlaggebende Punkt, der zu diesen Morddrohungen führte, ist eine innerislamische, rein theologische Auseinandersetzung. Das heißt also, das Konfliktpotenzial ist nur dann reduzierbar, wenn es einen innerislamischen Diskurs gibt, beziehungsweise eine innerislamische Auseinandersetzung, produktive Auseinandersetzung in Bezug auf Reformmöglichkeiten und einer innerislamischen Toleranz in Bezug auch auf die verschiedenen Ströme, die sich aus dem Islam ergeben können und geschichtlich immer ergeben haben. Ja, solche Analyse wäre, glaube ich, zu tief für solches Format. Sicher, ja. Ein interessanter Punkt im Gespräch war für mich die Frage an die beiden, so im Sinne, wer von euch macht mehr für Integration? Und die beiden haben mit Ja geantwortet. Es ist tatsächlich interessant, dass Bushido einen Bambi-Preis für Integration 2011, glaube ich, gewonnen hat. Und in diesem Gespräch mit Storch hat er gesagt, dass er unfreiwillig diesen Preis bekommen hat. So, ich weiß nicht, wie man freiwillig einen Preis bekommen kann. Ich habe das Video auch von der Preisverleihung gesehen. Da hat er ziemlich locker ausgesehen. Niemand hat ihn dazu gezwungen, auf die Bühne zu kommen. Ich weiß nicht. Hältst du es nicht so für eine billige Ausrede von ihm im Sinne, ja, weißt du, ich bin eigentlich kein Teil von Mainstream und immer noch unabhängig und... Da muss man aber auch sehen, in welchem Kontext Bushido diesen Bambi erhalten hat. Das heißt, es war dann auch wohl so, es gab ja damals eine größere Diskussion auch in der Öffentlichkeit, dass einige, mitunter auch der Musiker Peter Maffay, sich dafür ausgesprochen haben, hinter den Kulissen, um Bushido nicht aufgrund explizit seiner Integrationsarbeit zu loben, sondern auch insbesondere einen Anreiz zu geben, im Bereich Integration stärker aktiv zu werden, um ihn praktisch abzuholen, auch dass er dann auch seinen Einfluss auf bestimmte Bereiche der Jugend in Deutschland aufgrund seiner Musik tatsächlich dann auch stärker zu erreichen. Gut, und was glaubt ihr? Habt ihr das Gespräch zwischen Bushido und von Storch produktiv und wirklich informativ gefunden? Oder seht ihr da überhaupt keinen Mehrwert und erachtet es als vollkommen unnötig? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und bis zum nächsten Video. Ciao! Danke und ciao!